WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt und dabei seid. Heute auch Freitagnacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf meine erste Anruferin heute Nacht. Das ist die Johanna. Und Johanna ist 29. Guten Morgen, Johanna. Hallo, hallo, Johanna, da ist sie. Hallo. Ja. Meine Liebe, schön, dass du da bist. Ja. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Also, ich habe jemanden kennengelernt, aber der war leider verheiratet. Und ich habe ihn über ein Internetportal kennengelernt. Der ist ein bisschen älter als ich, also ziemlich alt. Ziemlich alt? Du bist 29, lass mich raten, wenn du sagst ziemlich alt, dann 40? 43? 50. Ja. Okay. Und wie ich schon erwähnt habe, der ist schon verheiratet und hat auch zwei Kinder. Professor, den habe ich auch kennengelernt über so ein Internetportal und ja. Der ist Professor? Ja, genau. Und wir haben ziemlich lange geschrieben, weil wegen dem Altersunterschied war es für mich auch klar, weil er auch verheiratet war, wollte ich auch nichts mit dem anfangen. Aber wir haben ziemlich, also sehr viel geschrieben und es hat sich so entwickelt, dass ich mich, ja, verguckt habe. Wie lange läuft das denn schon? Das läuft schon seit fast ein Jahr. So, das heißt verguckt, du bist in den verliebt. Ja, genau. Er aber nicht in dich. Doch. Doch. Also wir haben so viel Gemeinsamkeiten und die Beziehung ist auch ziemlich intim geworden. Wie oft seht ihr euch denn? Ach, das entscheidet er meistens. Also das ist ja. Ach, er entscheidet das. Ja. Einerseits, weil er im Ausland lebt, aber das lebt nicht in Deutschland. Und einfach wegen seinem. Er lebt im Ausland, du lebst in Deutschland. Wo lebt er denn im Ausland? Ich weiß nicht, ob ich das verraten soll. Er sagt zumindest, wie viele Kilometer er entfernt lebt. Als 1000. 1000 Kilometer. Er lebt da und arbeitet folglich dann auch wahrscheinlich genau, da. Genau. Und kommt immer wieder nach Deutschland. Ja, weil er irgendwie so Tagungen und also manchmal so Workshops hat. Und verstehe. Vorträge. Und die Familie lebt mit ihm im Ausland. Genau. Ja. Kommt er auch schon mal nur, in Anführungszeichen, wegen dir nach Deutschland? Nee, das versucht er immer zu kombinieren. Ah ja. Sonst wäre es ja auch wahrscheinlich zu teuer. Nee, das ist gar nicht. Nein, also, das wäre ja nicht das Problem. Okay. So, jetzt sagst du, dass er sich auch in dich, dass er ja, sich auch irgendwie in dich verliebt hat, du ihm wichtig bist. Genau. Warum trennt er sich nicht von seiner Frau? Oh, ja, das ist die Frage. Also einerseits möchte ich das auch nicht, weil ich irgendwie. Ja, ich will auch nicht der Grund dafür sein, dass er seine Familie verlässt. Und der ist sehr vernünftig auch. Also das ist immer so ein Dilemma. Also dieses, warum ist auch nicht zwischen uns? Manchmal gibt es auch eine Funkstille, weil wir einfach so ja verärgert auseinandergehen, weil ich dann näher möchte und er nicht. Wie nah ist es denn eigentlich zwischen euch beiden? Ziemlich nah. Also, wie gesagt, das ist schon mal ein Team geworden. Davon gehe ich aus, dass ihr Sex miteinander habt. Ja. Wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern oft. Nee, ja. Immer, wenn ihr euch trefft. Genau. Wie ist das Sex mit ihm? Ja, am Anfang war es, muss ich mich dann daran gewöhnen, aber warum? Dadurch, dass ich, ja, weil es, das ist ungewöhnlich. Weil er so alt ist. Genau. Ja. Aber, ja, es hat sich erübrigt. Also das ist ja, wenn man sich in die Person verguckt, dann spielt das überhaupt gar keine Rolle mehr. Mhm. Was ist jetzt genau der genaue Grund deines Anrufes, Johanna? Ja, wir haben uns das letzte Mal im Juni gesehen. Wann habt ihr, was habt ihr, ihr habt euch das letzte Mal in? Im Juni. Im Januar? Nee, Juni. Im Juni, okay. Die Leitung ist nicht so gut, deswegen muss ich ein paar Mal nachfragen. Ja, und ja, dann ist das passiert. Und zwar, ich habe festgestellt, dass ich meine Regelblutung nicht bekommen habe. Und du bist schwanger. Ja, genau. schon in der 12. Woche, sodass es irgendwie nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und ich weiß nicht, also jetzt gerade passt es bei mir überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, ob ich ihm das sagen soll oder nicht. Ach, er weiß das noch gar nicht? Nee, gar nicht. Warum nicht? Ja, weil ich denke, ich weiß es auch nicht. Das ist auch der Grund, warum ich überhaupt anrufe. Hast du Angst vor seiner Reaktion? Ich weiß überhaupt nicht, wie er reagieren wird. Was vermutest du? Ja, was ich vermute, das ist eine sehr gute Frage. Er wird wahrscheinlich, das weiß ich wirklich nicht. Also ich. Du weißt es nicht. Warum bist du schwanger geworden? Also ich frage, wer jetzt die Verhütung... Wer schnudelig war in der Verhütung? Sagen wir mal so, das ist ja an dem Tag war es ziemlich intensiv und am Anfang haben wir das sozusagen erstmal weggelassen und dann, als er gemerkt hat, dass es dann weitergeht, hat er dann das Kondom benutzt, aber das, glaube ich, war schon zu spät. Also ihr verhütet eigentlich oder habt die ganze Zeit ausschließlich mit Kondom verhütet? Genau. Er hat das Kondom dann aber weggenommen? Nee, das, wir hatten am Anfang ohne und ach so, danach. So rum war es. Ja, genau. Ja, genau. Ja. So, da kann man sagen, da sind beide, wenn man von Schuld reden will, aber beide sind dafür verantwortlich, was da passiert ist. Genau. Was machst du eigentlich vom Beruf, Johanna? Ich mache jetzt gerade beziehungsweise bin ich schon fertig mit meinem Master in Psychologie. Und aber du hast nicht irgendwann auch mal bei ihm studiert oder so? Nee, nicht direkt. Nicht direkt. Okay, müssen wir uns gar nicht erstmal wollen wir nicht weiter vertiefen, damit du mich also erkennst. Ja. Ah, Johanna, 12. Woche. Das heißt für dich, du wirst und möchtest das Kind bekommen? Nee, überhaupt nicht. Das ist ja das Problem bei mir. Aber wieso wartest du so lange und hast keine Entscheidung getroffen? Am Anfang war es nicht so sicher. Das war so, ich habe diese Zwischenblutung bekommen und dachte, okay, gut, ich gehe erst später zum Frauenarzt, wenn es da wirklich, also manchmal gibt es irgendwie solche Störungen. Na gut, aber irgendwann war es klar, dass du schwanger bist. Und dann. Was meinst du? Ich sage aber, irgendwann war es ja dann klar, dass du schwanger bist. Genau. Und dann, und das war dann in der wievielten Woche, war es wirklich klar? Ja, ich glaube, da war es schon in der 8. oder 10. Woche, das weiß ich nicht mehr okay, genau. Okay, aber immerhin. Ja. Da hättest du, wenn du es gewollt hättest, ja noch zu einer Abtreibung dich entscheiden können. Ja, mit wem hast du geredet? Hast du mit irgendjemandem beraten? Ja, ich habe ja mit einer sehr guten Freundin geredet und mit meiner Schwester. Und also die gute Freundin hat mir eigentlich empfohlen, das vielleicht im Ausland zu machen. Aber die war sich nicht sicher. Also die wusste nicht, wie sicher es ist eigentlich. Warum im Ausland? Warum nicht in Deutschland? Dadurch, dass schon jetzt zu spät ist, das war eigentlich die Überlegung, weil ich ja... Ja, jetzt ist es zu spät, aber damals war es noch nicht zu spät. Nee. Also in der Zeit habe ich, also zum Zeitpunkt habe ich auch überhaupt mit niemandem geredet. weil ich einfach erstmal für mich selbst. Aber dir ist klar, jeder Tag, jede Woche, die vergeht oder vergangen ist, desto schwieriger ist die Situation. Ja, ich will, einerseits möchte ich nicht alleine entscheiden, meine Entscheidung ist ja schon, mein Entschluss ist ja fest. Und andererseits weiß ich ja nicht, ob er es mir verzeihen könnte. Also deine Entscheidung für dich steht fest, dass du das Kind nicht haben möchtest. Genau. Hast aber das jetzt so lange hinausgezögert, dass du schon über die Frist bist in Deutschland? Ach, ich weiß auch nicht, ob ich mir selbst einen Streich spiele oder. Johanna, ich finde, du solltest zunächst mal ganz schnell und ganz dringend mit diesem Mann Kontakt aufnehmen. Du sagst, dass du ihn liebst und du meinst auch, dass er schon starke Gefühle für dich hat. Er trägt Mitverantwortung dafür. Es ist euer Kind, was da im Entstehen ist. Ich finde, das ist der allerdringlichste Schritt, dass du das tun musst. Wenn ich dein Freund wäre und ich mitbekäme, dass du mir das so lange nicht sagst, wäre ich sowas von sauer. Aber meine Angst ist einfach, wenn er dann Panik bekommt und das Kind überhaupt nicht möchte, dann wäre auch die Beziehung zwischen uns zerstört. Das ja, aber mach dir doch mal klar, was du gerade tust. Du machst gar nichts. Du sitzt da wie das Kaninchen vor der Schlange und wartest einfach nur ab. Und die Situation wird immer komplizierter für dich durch das Abwarten. Eine Schwangerschaft vergeht nicht wie eine Grippe. Ja. Oh, ich bin jetzt gerade so innerlich so. Ja, glaube ich. Das ist ja auch eine schwierige. Ja, das ist eine schwierige Situation, in der du bist. Das kann ich auch gut verstehen. Also, ich finde, wie gesagt, du solltest mit deinem Freund, mit diesem Mann Kontakt aufnehmen. Und dann solltest du dich auch oder solltet ihr euch vielleicht gemeinsam beraten lassen. Aber die Frist in Deutschland ist rum, da gibt es eigentlich nichts mehr zu beraten. Oh, aber ich weiß nicht, ob er mich noch um. Na hör mal, wenn der Typ dich danach fallen lässt, ich sag das jetzt mal ganz platt, ist das ein mega Arsch. Wenn das so sein sollte. Der Typ ist Professor, der ist 50 Jahre alt, der weiß, was er tut. Der hat eine Weile ohne Kondom mit dir Sex gehabt. Der weiß, was für ein Risiko das bedeutet. Also muss er auch Kerl genug sein, zu dir zu stehen und das gemeinsam durchzuhalten. Wenn er das nicht tut, dann kannst du ihn eh vergessen. Ich mache mir richtig Sorgen, dass du jetzt irgendwelche unbedachten Dinge tust, ins Ausland fährst, irgendwo hin und irgendwas Schlimmes passiert. Mache ich mir Sorgen. Johanna, wir haben im Hintergrund einen Psychologen immer hier. Ja. Das weißt du, ne? Ich möchte, dass der dich jetzt erstmal noch eingehend berät, was du alles unternehmen solltest. Denn ich habe dir von meiner Seite aus gesagt, was ich finde, nämlich die Kommunikation mit deinem Freund. Das ist ja das Schlimme, der ist nicht mal mein Freund. Naja, er ist nicht dein Freund, aber deine, ich weiß ja gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, deine Affäre oder den Mann. Ja, die Papa oder das weiß ja. Nicht. So, das heißt, wir rufen dich erstmal zurück und der Jürgen, der Psychologe, hat dann Zeit im Hintergrund mit dir ausführlicher zu reden und vielleicht noch ein paar Pläne zu schmieden. Auf jeden Fall muss jetzt was getan werden. Du kannst nicht nur da sitzen und warten. Johanna, das muss doch klar sein. Du studierst Psychologie, du bist bald Selbstpsychologin. Das muss dir doch völlig klar sein. Ja, aber man weiß auch schon, da ist es meistens. Naja. Und da spielt eher die Emotionen irgendwie der Verstand. Ja, natürlich. Ich verstehe. Mhm. Liebe Johanna, du legst bitte auf und der Jürgen ruft dich gleich zurück. Okay, und ich danke dir auf jeden Fall. Ich wünsche alles Gute von Herzen und eine gute Entscheidung wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. (0800) 220 50 50 und hier ist Karin. Karin ist 51. Guten Morgen, Karin. Hallo, Domian, hier Karin. Hallo, es freut mich sehr, mit dir zu reden. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Wir haben ungefähr vor einem Jahr gesprochen und mein Problem war Lübbedee. weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst. Ja, ja, ja. Also ganz, ganz grob erinnere ich mich. Und ich glaube, ja, dass du irgendwie vor einer großen Operation standest, oder? Stimmt das? Genau, wir haben letztes Jahr im September gesprochen und ja, der erste Eingriff war dieses Jahr im Mai und der zweite Eingriff war 4 Wochen später. Und ich bin jetzt halt operiert und wollte dir eben halt erzählen, wie gut es mir geht und ja, dass jede Frau, die diese Krankheit hat, das tun sollte. Okay. Auch wenn man das halt jetzt selber bezahlen muss. Jetzt erklär du doch nochmal kurz für die Leute, die nicht so ganz auf dem Laufenden sind, was genau das für eine Erkrankung ist. Also Lipödem ist eine Fettverteilungsstörung. Man bekommt immer dickere Beine, egal wie wenig man isst, wie viel Sport man macht. Man kann sich nur so viel anstrengen, sie werden automatisch immer dicker. Es sind Wassereinlagerungen, Fetteinlagerungen. Genau. Und man kann gar nichts dagegen tun, außer man lässt es operieren und eben absaugen. Und im Volksmund sagt man so, das sind so Elefantenbeine, sowas. Ja, korrekt, genau. Das war sehr schlimm bei dir, wenn ich mich recht erinnere. Ja, also bei mir ist es jetzt so gewesen, also der erste OP ist, dass außen abgesaugt wird, da wurden 4 Liter abgesaugt. 4 Wochen später ist der zweite OP gewesen, innen, was sehr, sehr schmerzhaft war, und da sind 6 Liter entfernt. Also das sind 6 Liter, was ist das, Fett oder Gewebe oder was ist es? Ja, Fett. Jetzt höre ich von meiner Regie, dass wir Bilder vorher, nachher haben. Ja. Die hast du uns zur Verfügung gestellt. Ja, ich weiß nicht, ob man das da so gut sieht auf diesem Bild. Und das Endergebnis ist auch noch gar nicht sichtbar, weil es dauert bis zu einem halben Jahr, bis wirklich das Endergebnis zu sehen ist, weil da Flüssigkeit reingepumpt worden ist vor dem OP. Ja. Und das dauert, bis das raustransportiert wird. Also ich sehe jetzt hier im Fernseher, auf dem Bild, sehr, ja, wie kann man sagen, sehr voluminöse Oberschenkel und sehr dicke Knie und das ist alles sehr unförmig. Genau. Das ist natürlich das Vorher-Foto. Genau, das ist das Vorherbild. Aber das ist jetzt von hinten. Das Nachherbild habe ich jetzt erstmal von vorne gemacht. Ja. So, und jetzt kriegen wir, hoffe ich, das Vorher, das Nachher. Ah, jetzt sehe ich das Nachherbild. Die hast du von vorne gemacht? Und das Foto hast du von vorne gemacht? Ja, ich habe jetzt kein anderes gefunden auf die Schnelle. Und das ist ja schon ein deutlicher Unterschied. Du hast jetzt auch nicht ranke, schlanke Beine wie ein Model. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache, sondern dass man Lebensqualität hat, dass ich wieder laufen kann und nicht wie vorher am Rollator laufen muss. Ne? Genau, so war das, dass du vorher, dass es so schlimm warst, dass du am Rollator abgestürzt gehen musstest. Genau. Und ich bin auch schlecht so in den zweiten Stock gekommen. Ich kann jetzt im 6. Stock laufen ohne Probleme, also sage ich mal 70% mehr Lebensqualität. Toll. Wo werden diese Schnitte gemacht, von wo aus dann abgesaugt wird? Also am Bein, vom Oberschenkel bis unten, sind 6 kleine Schnitte gemacht worden, wo dann praktisch diese Röhre reingeht, die absaugt. Sind ganz, ganz kleine Schnitte. Die werden auch nicht zugenäht, die werden offen gelassen, weil die Flüssigkeit da raussuppen soll. Wie lange suppt das denn danach noch raus? Bis zu 4-5 Tagen. Ah ja, okay, das geht ja. Ja. Jetzt ist ja das Resultat ja wirklich schon sehr gut, finde ich. Wie fühlst du dich? Ja, super. Ich sag ja, jede Frau, die diese Erkrankung hat, kann ich nur sagen, man gibt so viel Geld aus für alles Mögliche. Leider ist es ja so, das Thema hatten wir auch das letzte Mal, dass die Krankenkasse das nicht übernehmen will. Da bin ich noch am Klagen, aber es wird wahrscheinlich nichts bringen. Und es kostet so, also jetzt sind ja nur die Beine gemacht worden. Normalerweise müssen die Arme auch gemacht werden, aber das ist bei mir nicht so schlimm. Also ich denke mal, 13.000 sind das schon. Jetzt nur eben die Beine. Okay, und dass sich das auf jeden Fall lohnt. Für jede Frau, die von dieser Krankheit betroffen ist, sollte das machen lassen. Ja, weil und für eine Krankenkasse sind ja nun 13.000 Euro auch nicht so viel, sagen wir mal. Nicht wirklich, weil die Kompressionskleidung, die bezahlt wird, kostet auch eine Menge Geld. Genau, und die Behandlung. Wie entsteht oder wie kommt diese Erkrankung? Wie kriegt man die? Vererbung. Also bei mir wurde festgestellt, dass es irgendwie vererbt ist, aber nicht irgendwie, da wird eine Generation übersprungen und dann bekommt das dann wieder der Übernächste. Verstehe. Jetzt ist das entfernt worden, abgesaugt worden, wie du sagst, viele, viele Liter auf beiden Seiten oder von beiden also Beinen. Also 10 Liter insgesamt. Insgesamt, das ist ja schon eine irre Menge, wenn man sich einen 10-Liter Wassereimer vorstellt, der ist voll gesuppt mit Fett und Gewebe und allem Kram, dann kann man sich das Ausmaß ja erstmal denken, was du Arme mit dir rumschleppen musstest und wie behinderlich das war. Ja. Kann das wiederkommen? Also der Operateur hat mir gesagt, wenn das ordnungsgemäß gut entfernt wird, kommt es nicht wieder. Man muss auch einiges dafür tun. Ne? Die Ernährung muss stimmen, man muss viel trinken, man muss sich viel bewegen. Also jetzt so ausholen und sagen, alles ist prima, das geht nicht. Also man muss schon so ein bisschen danach leben. Ah, verstehe. Worauf musst du ernährungsmäßig besonders achten? Ja, also jetzt trinken, Süßigkeiten ist wohl, sag ich mal, der Feind Nummer 1. Mhm. So, das sollte man dann wirklich in Maßen tun. Mhm. Sich halt viel bewegen, viel trinken ist wichtig, Wasser halt. Mhm. Und eben wirklich die Ernährung so eben halt gesund halten. Ja. Viel Salat. Also der Klassiker eigentlich, dass man darauf achtet. Eigentlich musst du dich ja wie ein neuer Mensch fühlen. Ja, so ungefähr, ja. Wie viele Jahre hat dich das geplagt eigentlich? Also ungefähr 7 Jahre. Mhm. 7 Jahre und die letzten 2 Jahre ist es immer schlimmer geworden. Mhm. Da kann man wirklich nicht verstehen, dass Krankenkassen oder deine Krankenkasse da so ein Gedöns machen, wenn man einem Menschen mit einem solchen Eingriff so helfen kann und die große Hoffnung besteht, dass die Erkrankung nicht wieder ausbricht oder die Wahrscheinlichkeit sogar sehr groß ist. Man kann das nicht verstehen. Das Schlimme ist ja auch, irgendwann bist du dann ein Pflegefall und dann auf einmal übernehmen sie wieder alles. Mhm, genau, und das kostet denen dann im Endeffekt viel mehr als einmal dieser Eingriff. Genau so ist es. Es kostet viel, viel mehr. Wenn du jetzt nichts gemacht hättest, du sagst, ich wäre irgendwann ein Pflegefall, wie hätte das bei dir dann ausgesehen? Dass ich dann hätte nicht mal laufen können, ne? Das heißt, du wärst dann bettlägerig gewesen. Ja, darauf läuft es hinaus. Die Beine werden immer schwerer und immer dicker. Und da konnte man mit Ernährung und dergleichen nichts mehr ausrichten? Nein, habe ich alles hinter mir. Ja. Ich habe wirklich sehr, sehr wenig gegessen, keine Diät gemacht, aber gesund gegessen, viel Sport gemacht, viel bewegt. Das bringt nicht viel. Also ich finde es ganz toll und freue mich sehr für dich, dass das jetzt so geklappt und funktioniert hat, Karin. Das ist ein schönes, ja, aber auch ein langer Weg. War auch ein langer Weg. Das glaube ich. Und wenn du jetzt immer noch mit der Krankenkasse zu tun hast und da dich mit denen streitest. Noch eine. Ja, also meine Eltern haben das ja bezahlt und das ist jetzt soweit bezahlt und jetzt wird eben halt geklagt auf Kostenübernahme. Ne? Verstehe, ja. Noch eine Frage zu der Operation. Wird die unter Vollnarkose durchgeführt? Ja, ja. Ja. Und wenn man dann aufwacht, tut das sehr weh noch nachträglich? Also außen war es nicht so schlimm und innen bin ich aufgewacht und hatte furchtbare Schmerzen, weil ja da die ganzen Nerven sind. Mhm. Also das war wirklich sehr, sehr, sehr schlimm. Wie lange hat das gedauert, bis du die Schmerzen einigermaßen dann im Griff hattest? Ja, so ungefähr nächsten Tag ging es dann wieder. Ah ja, okay. Dann das kann man gut in Kauf nehmen, ne, für den Erfolg. Man bleibt dann über Nacht halt im Krankenhaus und wird dann nächsten Morgen, wenn alles in Ordnung ist, entlassen. Ach so. Also man bleibt eine Nacht zu beobachten. Ja, dann ist es ja okay. Liebe Karin, schön, dass du uns nochmal angerufen hast und uns das erzählt hast. Mach sicherlich das vielen Frauen. Ich würde gerne berichten. Ja, und den Frauen eben halt sagen, in Deutschland sind, glaube ich, 1 Million Frauen betroffen. Traut euch das, geht daran. Es kostet zwar viel Geld, aber es bringt eine Menge Lebensqualität zurück. Wir haben beide jetzt von Frauen gesprochen. Betrifft das hauptsächlich Frauen? Das habe ich vorhin auch mir überlegt. Also ich kenne kaum Männer, die das haben. Mhm. Ich weiß das nicht. Gut, dann vielleicht wir, durch Hormon bedingt, ja, vielleicht. Dass es damit zusammenhängt. Ich weiß es gar nicht. Okay, aber dann hast du, sagen wir, den Menschen, die das haben, die darunter leiden, hast du damit jetzt, glaube ich, Mut gemacht oder eine Alternative aufgezeigt. Vielen, vielen Dank. Und alles Gute. Und wenn jemand irgendwie sich an mich wenden möchte, wäre ich da auch nicht abgeneigt. Also ich wäre froh drüber, wenn ich vielleicht noch irgendwie Zuschriften bekommen würde oder dass ich irgendwelchen Frauen Tipps geben kann. Also das wäre auch kein Problem. Das ist ein Angebot. Dann leiten wir das direkt an dich weiter. Genau. Liebe Karin. Und dann wünsche ich dir noch alles Gute für deine Zukunft. Dankeschön. Weil du machst es ja nicht mehr lange. Ich glaube nur noch bis 15. Dezember. Ne? Ja, genau. Bis 16. Dezember. Mhm. Ja. Dann wünsche ich dir alles Gute. Ja, vielen Dank. Okay. Liebe Karin, alles Gute. Auf Wiederhören. Schönen Abend. Tschüss. Okay, ciao. Danke, tschüss. 1.25 Uhr haben wir. Und hier ist die Angelika. Die Angelika ist 66. Guten Morgen, Angelika. Hallo, Domian. Hallo, Angelika. Ja, wie soll ich anfangen? Fang einfach an. Ja, ich bin alleine seit 8 Jahre jetzt. Ja. Und ja, hab so nichts mehr Lust, gar nichts mehr. Ich egel mich hier ein, fang an, Alkohol zu trinken. Warum bist du alleine? Ja, warum bin ich alleine? Frage. Die haben sie alle abgekapselt, ne? Naja, es hätte ja sagen können, dass... Angst, dass ich den Frau, was weiß ich, keine Ahnung. Naja, hinter der Frage stand eine weitere Frage, ist dein Partner verstorben, hat er dich verlassen? Nein, der ist verstorben. Der ist verstorben, vor 8 Jahren? Ja, ja. Ganz plötzlich. Ja. Jetzt, von jetzt auf gleich. Und hast du danach nochmal den Versuch unternommen, eine neue Partnerschaft aufzubauen, zu finden? Nein, das kam, ach, das steht mir gar nicht der Sinn nach, irgendwie stand mir der Sinn nicht nach. Ne? Mhm. Wie sieht es denn mit Freunden, Verwandten, Nachbarn aus? Verwandte auch, ach, die wohnen alle auswärts, ich habe ja keine Verwandten. Wenn ich Verwandte hatte, dann, die sind alle schon verstorben. Mhm. Aber jetzt stehe ich alleine da, ne? In der Stadt oder in dem Ort, wo du in wohnst? In dem Ort, wo ich wohne. Wie lange wohnst du in dem Ort schon? Das ist kurz vor Aachen. Und wie lange wohnst du dort schon? Ach, wie lange wohne ich jetzt hier schon? 46 Jahre. Boah, 46 Jahre. Das heißt, da müssten doch Freundschaften entstanden sein. Ja, waren ja auch da, aber... Wo sind die jetzt? Abgekapselt, ne? Du hast dich abgekapselt. Oder ich, ja, vermute ich mal, ne? Bin ich nirgendwo mehr hingegangen, nichts mehr. Ja. Ja, jetzt wollte ich dich fragen, was soll ich machen? Du hast gerade so ein bisschen im Nebensatz gesagt, du trinkst auch? Ja. Wie viel? Ja, was andere morgens Kaffee trinken, trinke ich ein Glas Wein, ne? Und dann geht das den ganzen Tag weiter? Ja, so. Den ganzen Tag weiter, ja. Nicht, dass ich da besoffen rumlaufe oder so, ne, aber... Auf wie viel Alkohol kommst du denn oder auf Wein am Tag? Boah, 2 Flaschen Wein, 6 Flaschen Bier. Boah! Das heißt, während wir beide jetzt reden, hast du auch ganz schön einen in der Kanne. Ja, ich merke das ja selber gar nicht mehr, ne? Ja, und man merkt es auch kaum im Sprechen. Ja. Bei dir. Mhm. Angelika, und da wunderst du dich, dass du, dass du abgekapselt bist und alleine ja, ne? bist? Mhm. Das ist doch die Folge davon. Mhm. Wie lange trinkst du denn schon? So, wie lange ist das jetzt? 4 Jahre. Wie fing denn das an mit dem Trinken? Ja, erst gar nicht, aber dann nachher, ne? 2 Jahre, 2,5 Jahre später, als mein Mann starb, ne? Gestorben und, ist. Und so peu à peu, immer... Immer so peu à peu, immer mehr. Immer ein Gläschen mehr. Mhm. Mhm. Gibt es überhaupt noch jemanden, mit dem du Kontakt hast? Nein. Niemand? Gar nicht mehr, ich bin ganz alleine. Gibt's Kinder? Ich habe eine Tochter, aber ja, nun. Wie weit wohnt die Tochter entfernt? Die wohnt nicht weit entfernt. Und die kommt dich nicht besuchen? Mhm. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich habe keinen Krach mit ihr, nichts, gar nichts. Warum, weiß ich nicht. Seit wann besucht die dich nicht mehr? Seit der Papa tot, also seit ihr Vater tot ist. Wie war denn euer Verhältnis früher? Gut. Vielleicht liegt es auch daran, dass du trinkst. Vielleicht hat sie das auch gemerkt, ne? Hat sie dich darauf angesprochen schon mal? Nein. Ihr seht euch auch nicht mal Weihnachten? Doch, dann gehe ich eher zu ihr zum Essen und dann gehe ich auch wieder nach Hause, ne? Wie ist dann die Stimmung, wenn du da bist? Kalt, sage ich jetzt mal. Gibt's auch Enkel? Ja, eine. Die ist wahrscheinlich auch schon erwachsen, oder? Ja. Ja, ist aber noch zu Hause. Und die kümmert sich auch nicht sehr um dich? Nee, die kommen nur dann, wenn sie Geld brauchen, ne? Ja, ist so. Du weißt, dass du eine Alkoholikerin bist? Ja, bin ich. Ist dir klar? Ja. Bestreitest du auch nicht? Nee. Dass du ziemlich weit unten schon hängst. Ja. Was soll ich denn machen? Was macht die Gesundheit denn sonst? Ja, ich habe schwere Osteoporose, ne? Mhm. Und auch noch dazu, ich nehme Medikamente. Ja, oder muss Medikamente nehmen. Ja. Mhm. Was machst ja, ich du? Weiß auch nicht, wie es weitergeht. Was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? Gar nichts. Ja, wie gar nichts? Du kannst, guckst, sitzt auf der Couch und guckst an die Decke. Fernsehen oder ich liege bis nachmittags im Bett. Ja. Gehst auch nicht groß raus? Nee, ich gehe nur zum Einkaufen und dann ist was. Spazieren gehen, jetzt bei dem schönen Wetter oder so, auf der Bank sitzen, ja, gar nichts. Habe ich gar kein Interesse dran, bin ich ganz ehrlich. Was soll ich denn da? An was hattest du denn früher Interesse? Alles, Garten, alles habe ich gemacht. Hast du einen Garten? Ganz großen sogar. Und der verwildert jetzt? Nee, ich habe einen Gärtner, der macht mir das. Gott sei Dank habe ich eine gute Rente. Da kannst du es dir leisten. Kann ich mir leisten, ja. Das ist ja ein sehr trostloses Leben, was du da führst. Ja. Ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. So möchte ich auch nicht weiterleben. Und in diesem trostlosen Leben ist nur eine Person schuld. Ich alleine. Du alleine. Weiß ich. Und dieses trostlose Leben könnte eine einzige Person auch wieder ändern. Mhm. Du. Ich, ne? Warst du schon mal in einer Klinik? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Außerhalb, also spreche ich da ja nicht drüber, ne? Was los ist und. Ja, aber du bist ja unzufrieden mit deinem Leben. Aber ganz unzufrieden. Da müsste man ja denken, jetzt unternimmt sie alles, um aus dem Sumpf rauszukommen. Mhm. Ich versuche es. Ich wollte nur mal mit dir reden und. Angelika, du sagst mir das so leichtfertig. Ich versuche. Aber so leichtfertig ist das gar nicht. Das Beste wäre, wenn du entscheidest, morgen gehst du zum Arzt und lässt dich in eine Klinik einweisen. Hättest du den Mumm dazu? Ja, weiß ich nicht. Werde ich schon müssen, ne? Das weiß ich nicht. Du musst es nicht. Ich muss es nicht, ne, aber. Du kannst ja auch so weiter saufen und irgendwann ist es vorbei. Nee, dann ist auch, ich bin ja 66, ne, ich möchte ja auch noch was vom Leben haben. Du bist 66. 66. Du hast eine gute Rente, sagst du. Ich habe eine gute Rente. So, das heißt, du könntest dein Leben dir schön machen. Ich könnte in Urlaub fahren, alles. Du kannst Reisen machen, in Urlaub fahren, dieses und jenes unternehmen. Und du schmeißt dein Leben und deine Lebenszeit in das Klo. Weg, ne? Das ist doch schlimm. Ja. Andere sagen schon mal, oh, hätte ich mal so viel Rente wie du und hast dein eigenes Haus, du musst keine Miete bezahlen und, ne? Ja, ich weiß das alles. Ja, ich muss mal den, wie du sagst. Ich habe so Sorge, wenn das Gespräch vorbei ist, dann lässt du dich vielleicht noch beraten von meinem Psychologen. Ach, das wäre nett. Und dann ja, aber ich habe die Sorge, dann geht alles so weiter wie vorher. Nee, das will ich nicht hoffen. Das will ich ja auch nicht. Das möchte ich ja auch. Es liegt wirklich in deiner Hand. Du weißt das, dass man wenn man schwerer Alkoholiker ist, dass man eine gute Chance hat, da rauszukommen. Jetzt kann ich noch rauskommen, ne? Jetzt kannst du noch rauskommen, sehr gut gesagt. Naja, werden noch schärfere Sachen und. Ich habe mir da auch schon einen Kopf drüber gemacht. Was wäre denn etwas, worauf du dich freuen könntest, wenn du trocken wärst? Ja, ich habe das am Anfang, als mein Mann tot war, habe ich, wie heißt das da, im Altenheim habe ich eine Person gehabt, die habe ich betreut. Also, ne? Also ehrenamtlich. Ehrenamtlich, ja, genau. Super. Das habe ich gemacht. Also, und, ja. Sehr sinnvolle Arbeit. Ja. So, und dann ich habe auch gedacht, ob ich da nochmal hingehe. Und dann habe ich das so fallen lassen und dann schäme ich mich, da wieder hinzugehen und sagen, oh, ich bin ja wieder da. Doch, du kannst natürlich nicht da besoffen hingehen. Um Gottes Willen, das würde ich auch niemals tun. Aber wenn du den Schritt unternommen hast und warst in der Klinik und bist trocken, natürlich kannst du da wieder hingehen. Und wenn dir diese Arbeit eine Befriedigung gegeben hat und das ist in der Tat eine wichtige Arbeit, finde ich das ganz toll. Ja, das habe ich ja auch am Anfang gemacht. Und du kannst dich belohnen, dass du mal eine schöne Reise machst, wohin, was dich auch immer interessiert und so weiter. Und dann entstehen auch wieder soziale Kontakte. Genau, genau, da sagst du was. Ich werde das machen. So, ich werde dich mal anrufen und ob ich es geschafft habe. Und wenn ich wirklich jetzt zwei Tage habe ich das früher gemacht, ehrenamtlich. Und dann muss ich zwei Tage sagen, einmal in der Woche reicht ja auch. Ne? Okay, aber jetzt musst du dich erstmal um dich kümmern, damit du aus der Sucht rauskommst. Genau. Jetzt wird dich der Jürgen gleich zurückrufen. Ja, okay, danke dir. Und dir wünsche ich auch alles Gute, ne? Sehr gut. Ich danke dir vielmals, du legst bitte auf. Ich danke dir auch für das Gespräch, das tat gut. Alles gut, wir melden uns gleich wieder. Ja, damit man mal reden konnte, ne? Ja. Angelika, tschüss. Dankeschön. Ciao. Ich hoffe es sehr, dass sie es macht. Hier ist Sascha. Sascha ist 34, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Sascha, hallo. Weswegen meldest du dich? Ja, mein Leben ist irgendwie aus den Fugen geraten. Es geht darum, dass ich in den letzten 3,5 Wochen meine große Liebe und meinen besten Freund verloren habe. Warum? Ja, weil ich in meiner 5-jährigen Beziehung, die jetzt kaputt gegangen ist, fremdgegangen bin. Und das auch... du bist fremdgegangen? Ja, richtig. Mit 3 verschiedenen Frauen. So, dann verstehe ich noch, dass deine Freundin dich verlässt. Aber was ist es mit dem besten Freund? Ja, also ich gehe davon aus, dass er sagt zwar, ja, er begründet das damit, dass ich meine Freundin kurz bevor ich aus der Wohnung sozusagen ausgezogen bin, verbal angegangen habe. Allerdings, ich habe sie nicht geschlagen, sondern ihr lediglich ins Gesicht gefasst. Und sie hat davon einen kleinen blauen Fleck davon getragen und er sagt, er kann mein Verhalten so nicht tragen, hat allerdings danach noch mit mir Kontakt gehabt und ja, hat sich dann noch ein paar Tage bei mir gemeldet und hat sich jetzt auf ihre Seite halt geschlagen. Sind die auch miteinander befreundet? Ja, er wohnt 2 Häuser nebenan und die sind sehr gut miteinander befreundet. Es gab zwar zwischenzeitlich mal ein bisschen Auszeit zwischen ihm und mir und wo sich meine Freundin auch auf meine Seite geschlagen hat, wo sie eigentlich auch so ein Jahr lang keinen Kontakt zu ihm hatte, aber inzwischen sind die wieder befreundet und er verbringt auch seit der Trennung ziemlich viel Zeit mit ihr, also er ist wohl jeden Tag. Hältst du es für möglich, dass da was sich anbahnt zwischen den beiden? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber mein gesamter Freundeskreis hält es für möglich, weil er halt in seinen Handlungen relativ link ist und er hat mich schon öfters bei Personen, die ich ihm quasi vorgestellt habe, die er vor mir gar nicht kannte, danach schlecht geredet, wo er sie auch kannte und man könnte davon ausgehen, dass er halt jetzt dieses Ziel verfolgt, ja. Okay, dann ist es auch nicht schade drum, dass die Freundschaft weg ist. Wenn ja gut, es ist halt ein bisschen ungewohnt, sagen wir es mal so, ne? Ja. Wieso bist du deiner Freundin fremdgegangen? Ja, also ich habe mir darüber auch die letzten Wochen viele Gedanken gemacht. Also in einer 5-jährigen Beziehung läuft ja mit Sicherheit nicht mehr alles so rund, wie es am Anfang immer so ist, mit rosa-rot und so, ja. Aber irgendwann sind die Zärtlichkeiten immer weniger geworden zu Hause. Und Sie wollte nicht mehr so, wie du wolltest? Ja, ich würde mal sagen, ich bin beruflich auch sehr stark eingeschränkt gewesen und bin dann also auch schon müde, teilweise tief in der Nacht heimgekommen. Und was machst du beruflich? Ich bin selbstständig und im Onlinehandel, also ich verkaufe Parfüm und Kosmetik. Okay, und viel unterwegs entsprechend? Richtig, genau. Ja, und wie gesagt, die Zärtlichkeit wurde halt immer weniger. So kam, dass wir halt beide bei ihrem Vater im Haus gewohnt haben und der teilweise einen Raum nebenan gesessen hat und dort auf Fernsehen schaute und da am Sex dementsprechend nicht zu denken war, wenn er davon was mitbekommen würde. Wände waren dünn oder nicht so dick isoliert? Ja, würde ich mal so sagen, es waren Regipsplatten, also es war jetzt keine dicke Wand, ja. Verstehe, das ist nun gerade nicht sehr animierend, das kann ich gut nachvollziehen. Aber das war sicher nicht der Hauptgrund, sondern eben auch das, was du gerade so noch beschrieben hast. Ja, richtig. Hast du denn dein Unwohlsein mal, bevor du fremdgegangen bist, ihr auch gesagt? Ja, also wir haben oft drüber geredet und es wurde quasi auch bei ihrer Schwester und bei ihrer besten Freundin auch so hingestellt, als ob mein bestes Stück da unten sozusagen eingefroren ist, dass da gar nichts gehen würde. Aber ich sag mal, Lust habe ich schon gehabt, aber ich sag jetzt mal, die Situation hat es einfach nicht zugelassen. Da hat der Kopf auch nicht so wirklich mitgespielt. Also ich war da, auf der Arbeit gab es auch ständig Probleme. Wenn man selbstständig ist, hat man viel Verantwortung zu tragen und das hat halt alles dazu beigetragen. Also ich denke mal, wir haben da beide sicherlich dran Schuld gehabt. Ja. Das ist dann. Aber sie hat sich dann, getrennt von dir. Ja gut, sie hat sich getrennt von mir, nachdem sie mein altes Handy gefunden hatte und dort von einer Affäre, die ich 3 Monate lang unterhalten habe, Fotos gefunden hatte mit mir drauf, und ich habe dann zuerst alles abgestritten gehabt, und irgendwann bin ich dann eingeknickt nach 3 Stunden und habe ihr dann gesagt, ja, so war das, und sie hat mir es anfangs verziehen. 2 Wochen später hat allerdings ihre beste Freundin ihr dann quasi noch gesteckt, dass es da noch wohl 2 andere Frauen gegeben hat. Und gab es diese anderen Frauen parallel oder gab es die noch davor? Eine war 2012 und die anderen beiden waren 2014, eine im Sommer und die andere dann. Okay, das zieht sich dann ja schon ganz schön lange hin. Wenn es 12 schon losging und ihr wart nur, was hast du gesagt, wie viele Jahre ihr zusammen wart? 5 Jahre und 2 Monate, wobei wir 2011 im Sommer zusammengekommen sind. Und ein Jahr später hatte ich den ersten Fehltritt. Das hatte sie damals nicht mitbekommen, das ist dann im Nachhinein rausgekommen. Das ist richtig. Ja. Wo ist es vor 3,5 Wochen, sagst du, passiert, ne? Dass es auseinandergegangen ist. Und ne, so hast du es gesagt am Anfang. Ja, genau. Ja. Wie fühlst du dich denn jetzt? Ja, sie fehlt mir halt unheimlich. Ich bin eigentlich nicht mehr der Mensch, der ich vorher war. Du bist aus der gemeinsamen Wohnung raus. Ich bin aus der gemeinsamen Wohnung raus. Ich habe von selbst gesagt, ich packe meine Sachen. Ich möchte nicht, dass die Situation sich weiter zuspitzt und dass einer vielleicht von beiden noch einen Fehler macht, den er sein Leben lang bereut. Ja. Hast du denn schon eine neue Wohnung gefunden? Ich bin im Moment bei Freunden untergekommen und ziehe jetzt zur Monatsmitte, also nächste Woche, in eine 3-Zimmer-Wohnung, wobei ich dazu sagen muss, dass ich diese Wohnung schon seit Juni hatte. Ich wollte sie damit überraschen, dass wir quasi in eine eigene Wohnung gehen, und das ist jetzt auch Geschichte. Ich habe es gerade gar nicht gefragt. Gehe davon aus, dass ihr kein Kind habt gemeinsam. Wir haben kein Kind. Kein Kind. Also das vereinfacht die Situation ja erheblich. Sonst wäre es noch komplizierter. Natürlich. Hast du den Eindruck, dass es für sie definitiv ist? Ich weiß es nicht. Also auf meine Frage hin, ob sie mich noch liebt, antwortet sie, sie würde mich nicht mehr lieben. Das ist auch ein Grund, warum ich dich jetzt angerufen habe und dich einfach mal um deine Meinung zu fragen. Ob eine Frau nach 5 Jahren und 2 Monaten einfach nach 3 Wochen sagen kann, dass da keine Gefühle mehr wären. Und das kann sein, sowas. Vor allen Dingen, wenn solche Dinge rauskommen, wie sie rausgekommen sind bei dir. Und vielleicht war es bei ihr auch, sie war ja auch nicht so wirklich zufrieden in der letzten Zeit mit der Beziehung. Und wenn dann noch so ein Hammer und noch ein Hammer und noch ein Hammer kommt, kann das schon final zerstören. Ja, das glaube ich schon. So zerstören, dass es kein Zurück gibt. Das wäre natürlich jetzt der Mega-Gau. Zumindest musst du damit rechnen. Wie sieht denn euer Kontakt im Moment aus? Ja, also eigentlich habe ich mir selber vorgenommen, dass ich ihr Luft geben möchte zum Atmen. Aber ich erwische mich halt immer dabei, dass ich mich so alle 2-3 Tage mal melde bei ihr. Also über SMS oder WhatsApp oder wie? Über SMS und WhatsApp, richtig. Sie schreibt mir auch zurück, und vorgestern ist die Situation dann wieder mal aus dem Ruder gelaufen, nachdem ich mitbekommen habe, dass mein bester Freund, also ehemals bester Freund, ihr auch noch dabei geholfen hat, meine restlichen Sachen, die noch bei ihr im Zimmer waren, zu ihrer Mutter zu fahren. Also er hilft doch aktiv mit, dass wohl auch das letzte Bild und der letzte Pullover von mir sozusagen aus ihrem Zimmer verbrannt werden. Sascha, so hart das klingt, ich meine, du hast ja intuitiv schon, glaube ich, auch das Richtige machen wollen zumindest. Du wolltest ihr Luft lassen, hast es dann aber nicht durchgezogen. Aber von der Idee her finde ich das richtig. Ich glaube, in solchen Situationen ist das einzige Kluge, was man tun kann, dass man nichts macht. Dass man nichts macht? Dass man nichts macht, dass man einfach abwartet, dass man sich souverän zurückzieht zunächst. Und wenn da noch ein Interesse bestehen sollte, glaube ich, sollte man auf den ersten Schritt von der anderen Seite warten. Du hast dir ja wahrscheinlich genug signalisiert, dass du gerne wieder mit ihr zusammen sein möchtest. Das weiß sie jetzt. Und jetzt zieh dich zurück, mach nichts. Die große Gefahr für dich besteht, dass es dann wirklich vorbei ist. Aber das wirst du auch nicht aufhalten können, indem du ständig irgendwas machst. Da machst du die verrückt mit. Vielleicht besteht eine ganz kleine Hoffnung noch. Aber ja. Ich bin da eher skeptisch. Also ich sag mal so, es ist meine längste Beziehung mit 34 Jahren. Und sie hat auch sehr viel für mich. Wir haben so viel zusammen durchgemacht. Also wir hatten uns auch in der Zeit kennengelernt. Sascha, das sind immer so, alle Paare, die sich trennen, gehen immer, lassen alles Revue passieren und zählen Argumente auf, was alles passiert ist, was man durchgemacht hat, wie wichtig es war und wie lange es dauert. Das zählt dann alles nichts mehr, wenn eine Trennung vollzogen wurde. Das ist dann alles Vergangenheit. Das nutzt auch nichts, sich in die Vergangenheit immer wieder sich hineinzudenken. Du musst dich auf das Jetzt konzentrieren. Und das Jetzt. Das weiß ich. Also aufgeben ist in dem Fall nicht. Also es muss ja irgendwie weitergehen. Selbst wenn die Gefahr besteht, dass sie am Ende sagt, aber lass sie mal eine ganze Weile in Ruhe. Du kannst sie ruhig mal 4 Wochen oder 5 Wochen in Ruhe lassen. Mhm. Dann kannst du es ja nochmal versuchen. Und wenn du dann wieder einen Schuss vom Buch bekommst, dann war es das aber auch. Aber halt mal 5 Wochen oder einen guten Monat die Füße still. Da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, auch wenn das Ganze hart ist. Ja. Das glaube ich. Sascha, ich drücke dir die Daumen. Alles Gute. Danke, Domian. Wünsche ich dir auch. Und ich hoffe doch sehr, dass vielleicht auch bei dir ein Rücktritt vom Rücktritt irgendwann erfolgt. Ja, wäre sehr schön. Ja. Ich glaube, ich spreche da vielen Fans aus der Seele. Ne? Ich danke dir für deine netten Worte, aber das wird, bin ich sehr sicher, nicht sein. Ach, schade. Okay, dann wünsche ich dir auch alles Liebe und danke für das Gespräch. Sehr gerne, Sascha. Auf Wiederhören. Tschüss. Okay, Wiederhören. Tschüss. Hier ist Uwe. Uwe ist 60. Guten Morgen, Uwe. Guten Morgen, Domian. Hallo, Uwe. Was führt dich zu mir? Was ist dein Thema? Ja, meine Mutter ist seit Ende 2008 in einem Altersheim und hat zunehmend Demenz. Mhm. Seit circa 2010 erkennt sie mich gar nicht mehr. Das ist sehr traurig. Ich besuche sie regelmäßig noch und ich habe mir bei der Telefonseelsorge, die ich irgendwann mal abends angerufen habe, den Satz eingehandelt, ich sollte demütig sein. Du solltest was? Und meine Mutter hätte ja im Laufe der Zeit für mich auch sehr viel getan. Und ich würde jetzt was mit den Besuchen irgendwie, zurückzahlen. Ich habe das nicht verstanden. Welchen Satz hast du dir eingehandelt? Ich habe mir den Satz eingehandelt, ich sollte demütig sein. Demütig, okay. Das hat die Dame oder der Herr von der Telefonseelsorge dir gesagt. Ja, und ich sollte auch das so sehen, meine Mutter hätte in meinem Leben, und das stimmt auch, sehr viel für mich getan. Und ich würde im gewissen Sinne zurückzahlen. So hat sie sich nicht ausgedrückt, aber hast du dich gemeint. Hast du dich irgendwie angegriffen oder verletzt gefühlt durch diesen Satz? Ich kann mit demütig nicht sehr viel anfangen. Mhm. Aber ich verstehe gar nicht, wieso hat die Person das zu dir gesagt? Willst du denn deine Mutter nicht mehr besuchen im Pflegeheim? Es war so ein Stück, ich habe mir wahrscheinlich von der Telefonseelsorge eine Art Absolution ich überlege, ob ich meine Mutter weiter besuche, weil da kommt nichts mehr. Es findet eine gewisse nonverbale Kommunikation mit Blicken statt. Mhm. Meine Mutter redet auch noch Dinge, aber wenn ich sie aktuell auf irgendetwas anspreche oder ihr etwas Aktuelles erzähle, da geht sie gar nicht mehr drauf ein. Wenn du jetzt zu ihr in das Zimmer kommst, hast du irgendwie das Gefühl, dass sie merkt, dass da ein bekannter Mensch von ihr ist? Nein, überhaupt nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Sie liegt ganz flach immer im Bett? Nein, sie sitzt im Rollstuhl. Ja. Beschreib das doch mal, wenn du in ein Zimmer kommst und du guckst sie an. Ich komme ins Zimmer, ich warte, bis sie aus dem Zimmer geholt wird. Mhm. Und dann gibt's Kaffee meistens. Ich gehe nachmittags hin. Mhm. Und dann das Einzige, was ich mir mal eingehandelt habe, vor ungefähr einem Monat war, als ich sie leider von hinten auf die Schulter gefasst hat, hau ab. Das war noch also die einzige Reaktion, mit der ich noch irgendetwas anfangen konnte. Da hat sie gesagt, jetzt hau ab. Ja. Hm. Aber das hat sie wahrscheinlich gar nicht so... nicht so gemeint und auch nicht bewusst. Ja, ja, das glaube ich auch. Sie hat sich erschrocken, weil jemand von hinten, ich habe dämlicherweise von hinten auf die Schulter gepasst. Ich verstehe. Wie oft gehst du denn jetzt noch in das Heim? Ich gehe einmal in der Woche bis alle 10 Tage ins Heim. Mhm. Und warst du früher, also 2008 hast du gesagt, ging's los, warst du da in der ersten Zeit öfter bei ihr? Nein, auch etwa einmal die Woche, aber da habe ich sie auch noch im Jahr 2009 in meine Wohnung mitgenommen. Mhm. Bist du einziges Kind eigentlich? Ich bin das einzige Kind meiner Mutter, ja. Und der Vater lebt nicht mehr? Der Vater lebt nicht mehr, nein. Mhm. Jetzt spielst du mit dem Gedanken, gar nicht mehr hinzugehen? Nicht wirklich, aber ich frage mich, was bringt das meiner Mutter letzten Endes noch, dass ich da hingehe? Ich kann nicht für eine bessere Pflege sorgen, wenn ich ab und zu nochmal frage, wie geht es dir, kommt kein Feedback. Mhm. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das eine schwierige Situation ist. Ist im gewissen Sinne sehr frustrierend. Natürlich. Und du hast erlebt, wie deine Mutter sich allmählich eigentlich schon verabschiedet hat. Und die Frau, die du besuchst, ist ja eigentlich gar nicht mehr in dem Sinn deine Mutter, wie du sie kanntest, sondern das ist ein im Prinzip ein fremder Mensch, will ich nicht sagen, aber das ist ein Abschied auf Raten. Mhm. Und das, was ich am Rande gehört habe, ist es für die Angehörigen schlimmer als für die Leute, die betroffen sind. Weißt du, Uwe, ich kann das gut verstehen oder erahne deine frustrierenden Gefühle, wenn du dorthin gehst. Und ich weiß es aus dem Freundeskreis, dass dann Freunde, wenn sie bei ihren Eltern waren, in einer sehr verzweifelten Stimmung dann immer aus den Heimen wieder nach Hause gehen, wenn sie das miterlebt und gesehen haben. Das ist das eine. Das andere ist, du hast es ja jetzt schon 8 Jahre, du machst es ja jetzt schon so lange, seit 2008. Wenn du es verkraften kannst, besuch deine Mutter doch vielleicht zumindest alle 14 Tage nochmal. Ja, okay. Wir alle wissen nicht, was in diesen Menschen vor sich geht. Vielleicht ist ja ein ganz kleiner Funke da, der das doch noch wahrnimmt, dass du da bist. Ja, aber der kommt nicht zurück mehr. Der kommt nicht mehr zurück, nein, ich weiß. Aber vielleicht ist es ein letzter kleiner Dienst an deiner Mutter. Also ich weiß es nicht, ob das ein schlimmer Wunsch ist. Ich wünsche mir, dass es irgendwie auf absehbare Zeit zu Ende geht mit meiner Mutter. Uwe, das ist kein schlimmer Wunsch. Das kann ich sehr gut verstehen. Mit der Begründung, dass es für sie, wie sie früher gelebt hat, im Prinzip die letzten 7, 8 Jahre auch kein Leben mehr gewesen ist. Absolut, absolut. Das sehe ich ganz genauso. Und du musst dich für diesen Wunsch auch nicht schämen. Der ist nur sehr natürlich. Uwe, mach es doch, wie es dir ist. Und wenn du mal 4 Wochen nicht da warst, dann ist es auch okay. Aber vielleicht lass den Kontakt nicht ganz abbrechen zu deiner kranken Mutter. Okay. Das wäre so meine Meinung dazu. Ja, okay, vielen Dank für das Gespräch, Domian. Und ich finde es schade, dass du am 16. Dezember aufhörst. Vielen Dank, sehr nett von dir. Die Sendung war irgendwie nachtbegleitet, wenn ich mal nicht schlafen konnte. Ja. Lieber Uwe, alles Gute und vor allen Dingen alles Gute für deine Mutter. Ja, danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Marika, 63. Guten Morgen, Marika. Hallo, lieber Jürgen. Hallo, liebe Marika. Schönen guten Morgen. Ja. Dass ich dich noch mal erwische, mitten in der Nacht. Mitten in tiefer Nacht. Du hast viel Freude gemacht in der Nacht. Aha. Und dass du jetzt weg bleibst, kannst du nicht die Hella dafür gewinnen? Euer Psychoteam, die machen doch alles schön. Und dann die Hella würde sich auch eignen. Und dann habe ich wenigstens Unterhaltung in der Nacht. Na, dann wäre das sicher eine ganz andere Sendung, wenn die Hella das moderieren würde. Ja. Nee, das glaube ich nie. Die schafft das auch wie du. Ja, wobei sie ja mehr Entertainerin ist. Aber sie kann auch sehr ernst sein, das stimmt. Und das man kann sich auch sehr und die ist auch ganz tiefgründig. Ja, ja, absolut, absolut. So. Ja, ja, das geht. Nein, mein Thema, du weißt es nicht. Nein. Ich bin 63. Mhm. Ich lebe in der gleichen Stadt wie du Kölsches Mädchen? Nein. Nein. Nein, zugewandert, eingewandert und so weiter. Mhm. Aber sehr glücklich hier. Mhm. Und auch eine gute Arbeit. Und mir hat gestern die erste Anruferin, die Katholikin, die katholische SM-Maus, die bald katholische Religionslehrerin sein wird. Richtig. Und auf SM steht. Und auf das SM steht. Offen hier erzählt hat, ja. Genau. Und dann ist mir wieder aufgefallen, Mann, oh Mann, der Domian, was hat der für einen Schiss davor? Was? Schiss davor? Naja, du sagst, du reagierst immer so wie, ja, das tut weh und wie kann man und so weiter und so fort. Und dann wollte ich dir mal sagen, ich habe also, jetzt bin ich 63, ich habe also vor, ja, da war ich 50, habe ich einen Mann kennengelernt, der ist 12 Jahre jünger als ich. Und in den war ich so verknallt, ich habe überhaupt nicht gewusst, warum der eine 12 Jahre ältere Frau und so weiter. Naja, auf jeden Fall hat mir das sehr geschmeichelt. Mhm. Und der hat mich dann ganz behutsam auf diese SM-Schiene gebracht. Ach, also, und du hattest vorher keine Berührung damit? Nur Blümchen. Und ich habe mir auch immer Mühe gegeben, die Männer zufriedenzustellen, wie sich das gehört für eine gute Frau, ne? Hat er dich eingeführt in die SM-Welt, dich als devote Frau? Ich bin die Devote, du bist devot. Ja, und das hätte ich nie gedacht, weil ich immer eine selbstbestimmte Frau bin. Wir haben uns schon in der Moltkestraße gesehen, da warst du am Briefkasten in der Nacht. Ja, da gehe ich manchmal zum Briefkasten in der Tat, stimmt, ja. Ja, Mensch, hör mal, aber du bist in der devoten Rolle, in einer SM-Welt. Ja. Jetzt, aber da habe ich doch recht. Da kriegst du doch manchmal den Hintern versohlt, oder? Ach, Domian, das ist so schön. Ja, ja, schön ist das. Das glaube ich ja, dass das schön für dich ist. Nein. Es geht nicht darum, den anderen zu verletzen. Diese Sachen gibt es auch. Die gibt es auch und da gibt es auch ganz sadistische Sachen. Ja, ja. Das ist klar. Um was geht es bei dir? Bei mir geht es darum, den anderen glücklich zu machen. Indem du was tust? Indem ich alles mit mir geschehen lasse. Aber wenn der Lust hat, wenn der nur glücklich wird, indem er dir den Hintern versohlt, dann... Nein, der wird nur glücklich, indem der mir Lust bereitet. Das läuft... Ach so, wie bereitet er dir Lust? Ganz, ganz einfach. Also erstmal ganz langsam rangeführt. Wenn du jetzt deine rechte Hand nimmst und deinen linken Arm streichelst, dann fühlst du das. Mhm. Wenn du jetzt mal kurz einen Klaps drauf gibst, gar nicht so doll, und dann nochmal drüber streichelst, ist dieses Gefühl viel intensiver. Ja, ja, genau. Ja. Ist viel intensiver. So, und wenn dieser Mann, also mein Mann, hat eigentlich nur Freude an mir, wenn er mir Freude bereiten kann. Wenn der mich gefesselt hat und die Augen verbunden, wenn du die Augen verbunden hast, ist es eigentlich so, dass du andere Sinne schärfen musst. Mhm. Ja? Aber fesseln tut er dich schon. Ja. Und die Augen verbinden auch? Auch, aber am Anfang, wo ich noch nicht so ganz sicher war, war das so, dass ich dann immer so hab acht. Und ich habe auch immer drauf geachtet, wenn ich nur den kleinen Finger bewegt habe, mit einer Abwehrbewegung, hat er das mitgekriegt. Und der hat seine Lust eigentlich nur aus meiner Lust gedrängt. Der hat auf mir gespielt wie auf einem teuren Instrument. Ich meine, das ist ja optimal, wie du es gerade beschreibst. Richtig. Aber du musst mir recht geben, das wirst du auch wissen, dass es in der Szene auch schon mal sehr hart zugeht. Ja, aber dann ist jeder selber schuld, wenn er es mitmacht. Ja, natürlich, jeder will es ja auch. Das ist also, richtig. Ja, das betonen wir ja auch immer wieder in den Gesprächen, richtig, dass das nicht... Das muss nur mit beiderseitigem Einverständnis sein. Und ich hätte auch früher, hätte ich, wenn mir jemand erzählt hätte, was mir mal passieren wird, dann hätte ich gedacht, ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Ne? Praktizierst du es heute zurzeit auch noch? Nein, ich war 10 Jahre mit denen zusammen. Als Paar und bin heute mit denen sehr befreundet. Marika, ich könnte mit dir eine Stunde noch reden, die Sendung ist vorbei. Ich freue mich aber, dass du durchgekommen bist. Ja, freue ich mich. Vielen auch. Dank für deinen Anruf und für den Aspekt, den du uns genannt hast zu dem Thema. Alles klar, alles Gute. Tschüss. Für dich. Ciao. Mhm. In der Technik heute Nacht, Volker Thake. Morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder eine freie Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin, bye bye.